Was für ein entzückendes Mädchen diese Avdotja Romanowna ist, bemerkte Sosimow und schnalzte mit der Zunge, als sie beide auf die Straße hinaustraten. »Entzückend? Du hast entzückend gesagt?« brüllte Rasumichin, stürzte sich plötzlich auf Sosimow und packte ihn an der Kehle. »Wenn du es noch einmal wagst, verstehst du? Verstehst du?« schrie er, schüttelte ihn am Kragen und drückte ihn an die Wand. »Hast du gehört?« »Lass mich los, betrunkener Teufel!« wehrte sich Sosimow, blickte ihn dann, nachdem Rasumichin ihn losgelassen hatte, aufmerksam an und brach plötzlich in Lachen aus. Rasumichin stand mit gesenkten Armen und in düster ernstem Nachdenken vor ihm. »Selbstverständlich bin ich ein Esel«, sagte er, finster wie eine Gewitterwolke. »Aber auch du bist einer.« »Nein, Bruder, nein, ich bin keiner. Ich träume nicht von Dummheiten.« Sie gingen schweigend weiter, und erst als sie sich der Wohnung Raskolnikows näherten, unterbrach Rasumichin mit sorgenvollem Gesicht das Schweigen. »Höre«, sagte er zu Sosimow, »du bist ein prächtiger Bursche, aber du bist, abgesehen von all deinen sonstigen üblen Eigenschaften, auch noch ein Schürzenjäger, das weiß ich, und überdies noch einer, der den Sumpf bevorzugt. Du bist ein nervöser Waschlappen, hast verrückte Launen, hast Fett angesetzt und kannst dir nichts versagen. Und das nenne ich schon Sumpf, denn es führt zur Versumpfung. Du hast dich so verwöhnt, dass ich, offen gesagt, am allerwenigsten verstehe, wie du dabei ein guter und sogar aufopfernder Arzt sein kannst. Du, ein Arzt, schläfst auf einem Daunenbett, stehst aber doch noch für einen Kranken in der Nacht auf. Nach 3 Jahren wirst du nicht mehr wegen eines Kranken aufstehen. Nun zum Teufel damit. Das ist es nicht, sondern Folgendes. Du schläfst heute Nacht in der Wohnung der Wirtin. Ich habe sie mit Mühe dazu überredet. Und ich in der Küche. Da habt ihr Gelegenheit, einander näher kennenzulernen. Nicht, was du denkst. Davon kann hier nicht die Rede sein. Auch nicht annähernd. Aber ich denke ja gar nichts. Hier erwartet dich, Bruder, Schamhaftigkeit, Schweigsamkeit, Schüchternheit, eine fanatische Keuschheit und bei alledem Seufzer. Sie schmilzt wie Wachs. Befreie mich von ihr im Namen aller Teufel der Welt. Sie ist ansprechend. Ich vergelte es dir, tausendfach vergelte ich es dir.